maestro concitato scintì la poesia. Sciolgo un inno all'amore. Was am besten er kann, mir bringt es nicht bei, als Schimpfer steht in allem. Thank you. Celeste Aida, ascolti me. Taci, nascondile, che qui son io. Or tu, Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Canta il tesoro, canta il Thank you. penso che a me se pari passare e rivederti a me. Venir y brillar, regnar su bianca è muta e bella. Io creatura nata sotto maligna thank you. Frauen, die uns Paradies erbauen. Reich, belohnt ist unser Leben, wenn du keine treu geblieben. Treu, schönes Wort, der Liebe sie verhorn. Ach, der Liebe sie verhorn. An den Felsen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, rings ertönen sachte Lieder, hell am dunkel Himmelsbogen, von der Scherder lieb gesogen, leuchten mir da rein und lass sie selig sein. mir. Ich liebe heiß, doch treu bin ich nicht sehr. Bin ein Mann, nicht viel dran. Liebchen fein, ich schau auf andere an. Ich kenne wahrhaft Liebe gut, ich weiß wie mir oft die Falschheit tut. Ich kenn die Wunde mit Freud. Ich sah ihr Wenden und Enden mit Leid. Ich kenn die Liebe mit Gut und Wohl. Ich kenn sie selig, verrückt und wahr. Ich Bericht, so tu ich weiß denn selber nicht, die Spessung halt ich niemals ein Diplomat muss schweigsam sein. Die achten Käufe sind bei mir, ich find es gibt so viel Papier, ich trau die Feder selten ein, kommt doch in die Tinte ein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne sich bei das, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu meinem Sinn, da bin ich sehr in dir, ich grüße hart an, sie mein großer Namen. La la la la la la la la la la la. Sie lassen mich vergessen, das eure Vaterland. Dann wird Champagne sehr, auch häufig kantaniert. Und jetzt an große Küsse mit allen diesen Süßen. La, da, da, so, so. Glock, lauer, gapro, dann kann ich gleich vergessen, das feine Vaterland. Voilà! Beten dir zu Füßen sinken, die